kann man beim Gebet noch anders unterscheiden. Beim Gebet kann man auch das private und das öffentliche Gebet unterscheiden. Ganz andere Unterscheidung. Zwei Arten des Gebets.